CRI Panorama. Eine Welt. Visionen, Entwicklungen, Perspektiven. Hallo und willkommen zurück. Am Mikrofon begrüßt Sie weiterhin Li Wen. Auch in der zweiten Stunde des heutigen Programms haben wir ein buntes Programm für Sie vorbereitet. Los geht's mit einem Interview über das Rechtssystem in Deutschland und China.